Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie mit Joe von vis-à-vis, doch dann zog ihr in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm. Zum ersten Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei. Der konnte sie es lange nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun gehen sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit, dann denkt sie an das alte Lied zurück. Der Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht.